es dunkel wird, taucht das Gesindel auf. Huren, Betrüger, Amateurnutten, Sodomiten, Trien, Schwuchteln, Drogensüchtige, Fixer, kaputte Siffkranke. Ich hoffe, eines Tages wird ein großer Regen diesen ganzen Abschaum von der Straße spülen. Hate, hate, I get you all. Hate.